Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die großartige alte Spieleserie Golden Sun. Und da ich es wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meine eigene goldene Sonne eingeladen. Hallo Goldi, wie geht's dir? Ich darf noch nicht bei dir sein. Der Spielfortschritt ist noch nicht weit genug. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hi Markus. Hallo. Was weißt du über Golden Sun? Weil ich weiß gar nichts drüber. Gar nichts. Golden Sun ist ein großartiges Rollenspiel. Und die Aussage gerade eben, ich darf noch nicht bei dir sein, das ist so die, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, du hast keine Herrschaft über deine Gruppe. Okay. Die ist abhängig vom Spielfortschritt. Interessant. Gewesen. Wie genau? Was einerseits interessant war, aber für mich damals tatsächlich etwas nervtötend. So um 2010, 2011 kam das Spiel. Weil ich kannte aus japanischen Rollenspielen einfach dieses, ich habe meine Charaktere, ich suche mir aus, wen ich dabei haben will. Ihr vier seid meine Lieblinge, kommt rein und nur der Hauptcharakter, den muss ich mitziehen. Und dann ändern die das da einfach mal ab im Sinne von, ja, aber momentan stehen dir die Charaktere zur Verfügung, also nimm die. Ja, aber ich will doch, nein, nimm die. Wer Golden Sun nicht kennen sollte, Golden Sun ist eine Rollenspielreihe des japanischen Entwicklers Camelot für Nintendos Handheld-Konsolen. Die ersten beiden Teile wurden für den Game Boy Advance entwickelt, der dritte Teil erschien 2010 für den Nintendo DS. Die gute Firma Camelot und anderen die Shining Force Games gemacht, die sehr beliebt sind, von denen ich sehr, sehr wenig gehört habe. Ich habe mir gehört, dass sie sehr, sehr gut sein sollen. Ansonsten haben sie unglaublich viele Shining Force gemacht. Mario Tennis, Mario Golf. Also Mario Golf unter anderem sind sie dafür verantwortlich. Und halt auch für Golden Sun. Das Großartige. Ich habe Golden Sun damals auf einem Emulator gespielt, den ersten Teil, soweit ich noch weiß. Aber ich kann mich beim besten Willen an so gut wie gar nichts erinnern. Ich weiß nur... Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt auch nachgeschaut. Es war gar nicht 2010. 2010 war ja der dritte Teil. Ja, 2001 oder 2002 in Europa kam der erste Teil raus für den Game Boy Advance. Ich hatte damals so einen Nostalgie-Trip und habe, glaube ich, unglaublich viele Games für Game Boy Advance mal nachgeholt für einen Emulator. Und bin dann da auch auf Golden Sun gestoßen. Ich erinnere mich noch an die Grafik, an den Stil. Der war so halb 3D-mäßig von oben an Sicht. Ja, wie hat er dir getaugt, wenn du es nachgeholt hast? Weil ich habe es ja, als es rauskam, gespielt. Ich weiß nicht. Es hat einen sehr interessanten Stil. Hat mich aber, glaube ich, nicht sonderlich gut gegriffen, weil sonst, glaube ich, hätte ich es, glaube ich, weitergespielt. Ich habe es nicht lang gespielt, das weiß ich auf jeden Fall. Es ist eine isometrische Durchsicht gewesen, also eine Sicht gewesen, wie gesagt, von oben. Und ja, ich weiß halt so gut wie gar nichts mehr darüber eigentlich. Erkläre er mir. Im Endeffekt geht es im Spiel um Alchemie, also die Magie, die dort herrscht, dass die am Versiegen ist oder sogar, glaube ich, verschlossen und du willst sie wieder zurück in die Welt bringen. Okay. Und dafür, es gibt Siegel, die du dafür, und das sind vier Stück an der Zahl. Kommt uns das bekannt vor? Was ich tatsächlich noch weiß, ich kann jedem, der es spielen oder nachholen will, nur empfehlen, 1 und 2 zu spielen. Weil sie hatten ursprünglich mal geplant, das, glaube ich, als ein großes JRPG zu machen. Okay. Und haben es dann gesplittet. Wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen. Also, was ich hier sehe, ist in diesem Spiel, also im ersten Teil, steuert der Spieler eine Gruppe von bis zu 4 Charakteren durch die Welt Veyard, die in einer isometrischen Sicht durchwandert wird. Die Gruppenzusammenstellung ist dabei nicht frei wählbar, sondern wird vom Spiel und den aktuellen Entwicklungsstand der Geschichte vorgegeben. Das Spielziel ist es, die Wiederherstellung des Zugangs zur Alchemie, hier die direkte Kontrolle über die Elemente zu verhindern. Diese Kräfte wurden vor langer Zeit mit Hilfe von 4 Juwelen, dem Elementenstern, versiegelt, die, da sie trotz ihres Nutzens bei der Entwicklung der Zivilisation von Veyard, eine flache Welt mit 2 Hauptkontinenten, die sich in einer gewissen Konkurrenz zu halten befinden, auch zu großen Auseinandersetzungen und Zerstörungen führen. Verschiedene Kräfte versuchen aktuell nun, die in den Elementarstern gefangene Kraft mit Hilfe von Elementarleuchttürmen freizusetzen und damit der Welt die Alchemie wiederzubringen. Interessant. Viel interessanter ist das Kampfsystem. Wie war das Kampfsystem von dem Ding nochmal? Ich weiß es gar nicht. Naja, es war klassisch zufallsbasiert, wie man es halt kennt. Aber naja, wenn ich mal... Es hat mir so einen Schwank gegeben, was mir auch in Final Fantasy cool gefallen hat. Dieses System, deine Magie ist gebunden an bestimmte Features, die du dir holst. Hier Djinns, glaube ich, waren es. Mhm. Djinns oder Geister. Und es gab da knapp 30 unterschiedlich. Und je nachdem, welchen Djinn bzw. Geist du hattest, hattest du dann andere Magie. So, erinnerte mich ganz stark so an Koppeln, Pokémon. Experimentieren, was passt gut zusammen, was harmoniert. Erinnert ein bisschen an Pokémon. Ja, und das hat, fand ich für mich damals, ich erinnere mich ja auch nur nostalgisch zurück, da ist jetzt bestimmt auch viel Lob dabei, das gar nicht so wirklich ist. Aber ich fand, das hat dem auch ein strategisches Element gegeben, trotz komplett zufallsbasierter Kämpfe. Okay. Ja, das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an, ich glaube, es gab Dungeons, soweit ich noch weiß, und Rätsel, richtig? Oder irre ich mich da? Also ich kann mich noch an so Zelda-artige Rätsel erinnern. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja. Nicht so Hirnzwirbler waren, aber du musstest halt immer zu eigentlich diesem Siegel kommen, das du öffnen willst, okay, um die Magie wiederherzustellen. Okay, gut. Da, ja, es ist halt, man steuert halt eine vierköpfige Heldengruppe, läuft durch die Gegend, wird vom Gegner angegriffen und man sieht halt nur den Endgegner. Und ansonsten sind das wieder diese zufallsbasierten Kämpfe. Ja, und die Djinns brauchtest du übrigens, oder Geister brauchtest du auch für manche Rätsel. Ah, okay. Das, aber typisch Zelda-like, du kriegst ein Rätsel, ich komme nicht weiter. Gut, ich bekomme den Gegenstand, Fähigkeit, später komme ich halt wieder zurück. Mhm. Cool. Ja, ich hatte es, wie gesagt, ich habe es damals 2000 und ich habe keine Ahnung, 11 oder 12 oder 13 gespielt gehabt. Einfach nur so mal nachgeholt, einfach mal so reingeworfen in den Emulator. Und dann habe ich festgestellt, ja, sieht noch cool aus für den DS. Für den Advance. Sieht das echt noch gut aus, hätte ich nicht gedacht. Und habe es so ein bisschen angespielt, aber ich kann mich beim besten Willen so gut wie gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass die Musik sehr schön war. Das weiß ich noch. Die hat mir gefallen. Ah, die war tatsächlich. Soundtrack fand ich top. Würde ich tatsächlich gern wieder aufbereitet haben. Nur weil wir gerade ungefähr 3 oder 4 Mal es hingekickt haben mit unserem Podcast, dass urplötzlich viele wiederbelebt werden. Das machen wir. Wir machen natürlich nur Golden Sun, weil wir wollen, dass es wiederbelebt wird. Ja, genau. Wie ist der erste ausgegangen? Weißt du das noch? Oh, ich kann mich tatsächlich ans Ende kaum noch erinnern. Ich weiß halt, dass ich die Magie wiederhergestellt habe und einen fetten Endboss geklatscht habe. Okay. Aber ich glaube, das trifft auf jedes JRPG zu dieser Zeit zu. Du hast 4 Kristalle gesammelt und den Endboss geklatscht. Wow. Der erste Teil wurde damals sehr positiv aufgenommen, von Metacritic auch, und insgesamt 91%. Von der Bravo Screen Fund, ich vermisse die Zeitschrift, eine 1. Von der Computer Bespiele 2,21. Ja, es wurde GamePro 90%, wurde gut aufgenommen, war ein gutes Game. Hatte der Hauptcharakter einen Namen? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich glaube nicht, man konnte, glaube ich, deinen eigenen Namen eingeben. Du konntest einen eigenen Namen auch eingeben. Soweit ich noch weiß, ja. Das ist auch schon, es ist so lang her. Aber schön, dass man, also, was würdest du sagen, kann man die heute noch spielen? Ich würde sagen, wenn einem Grafik wichtig ist, nein. Okay. Wenn dir die Story wichtig ist und du jetzt nicht unbedingt erwartest, die große literarischen Ergüsse zu bekommen, ja. Es ist eine solide, gute Story, die echt Spaß macht. Mhm. Und du musst halt Geduld mitbringen, weil du halt viele Rätsel hast, die kannst du erst später lösen, du musst dann wieder zurücklaufen und dich noch erinnern, wo war das alles. Ja gut, wenn man dabei ist bei so einem Game und einfach nicht aufhört, ja, dann ist es typisch, dass man da natürlich weitermachen will und dann erinnert sich natürlich auch, wo war. Das Spiel gab es übrigens eine sehr lange Zeit lang im Wii U, Nintendo und eShop, das heißt, man konnte auf der Wii U Advance-Spiele spielen. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil die Shops sind leider closed. Das heißt, man kann nichts mehr drin kaufen. Und ich glaube, man kann auch nichts mehr aufladen. Ich glaube, sie sind noch online, aber man kann halt nichts mehr aufladen, leider. Das heißt, da hätte man noch die Chance gehabt, Teil 1 und Teil 2 zu kriegen. Ja. Ansonsten, Freunde, wenn man sie nicht mehr kriegt und man hat keine Möglichkeit mehr dazu. Es gibt eine wunderbare Variante, die nennt sich Emulator. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich dafür. Dann wurde am 28. Juni 2002 in Japan der zweite Teil veröffentlicht, der Golden Sun, das verlorene Zeitalter, und erschien ein Jahr später am 14. April 2003 auch. Und allein an der Zeit für damalige Verhältnisse merkst du, dass die wirklich eigentlich erst eins gedacht waren, ja. Weil du in jedem Spiel zwei unterschiedliche Seiten beleuchtest. Die einen wollen die Magie zurückbringen, die anderen nicht. Es spielt ja auch. Und es ist nicht gut und böse. Also die werden nie als gut und böse dargestellt, sondern du hast zwei Truppen, von denen nachvollziehbar wird, warum wollen sie entweder die Magie verhindern oder sie zurück in die Welt bringen. Du hast ja, wie man schon am Anfang gesagt hat, einen Kontinent auf zwei bestehenden Seiten. Ich schätze mal, im ersten Teil spielst du dann auf der einen Seite, die das zum Beispiel haben wollen, dass es wieder da ist. Und in dem zweiten Teil spielst du dann halt die Seite, die es nicht wieder haben wollen. Schätze ich mal. Also, es ist zumindest, also ich weiß nur, dass es zwei Parteien waren, die das unterschiedlich wollten, weil du ja immer versuchst, für die ganze Welt das zu machen. Okay. Da die beiden ursprünglich als einzelnes Spiel geplant waren, zu der damaligen Zeit jedoch an den Kapazitätsgrenzen des Game Advance Spielmoduls scheiterte, entschied man sich, das Spiel zu teilen und zu einer kleinen zweiteiligen Serie zu machen. Dabei zeigt jeder Teil eine eigene Sicht der Geschichte, der erste aus der Sicht derjenigen, welche die Wiederauferstehung der Alchemie verhindern wollen, der zweite die Sicht der Gegend, der Gegenpartei, welche die Alchemie wieder in die Welt bringt. Dabei wird geschickt die Entstehung einer guten und einer bösen Seite verhindert, indem man nur durch das Spielen beider Teile die Hintergrundgeschichte genauer kennenlernt und die Beweggründe der jeweiligen anderen Gruppe versteht. Das ist ziemlich cool. Es gibt halt kein Schwarz, kein Weiß, sondern jeder hat seinen Grund dafür. Jeder hat sozusagen gute Gründe dafür, warum es zum Beispiel jetzt freigelassen werden soll und man es nicht freigelassen werden soll. Das ist schön, das gefällt mir. Sind da andere, das sind eine andere Gruppe, die du spielst, oder sind das aber dieselben? Nee, das ist eine andere Gruppe. Das ist eine komplett andere Gruppe dann. Das sind ja wirklich zwei gegensätzliche Gruppen. Okay. Das Spiel selbst ist inhaltlich dem Vorgänger sehr ähnlich. Alle grundlegenden Spielmechaniken und Darstellungsweisen wurden beibehalten. Die Hauptgeschichte des Spiels wird jedoch weniger streng vorangetrieben, was eine größere Möglichkeit zum nicht-linearen Spiel einräumt. In den Kämpfen gibt es nun eine größere Auswahl an möglichen Beschwörungen, da es neue einzelne zu erspielende Varianten durch die Kombination von Djinns unterschiedliche Elemente zu finden gilt. Ansonsten wurde keine signifikante Änderung im Spiel selbst vorgenommen. Ne, never change a running system. Ja. Wenn es funktioniert, lass es so, wie es ist. Ich habe den habe ich auch nie gespielt, tatsächlich. Habe ich gar nicht gespielt. Gar nicht? Überhaupt nichts. Aber ich kann's so empfehlen, wenn du den ersten Teil gespielt hast, den einfach auch durchzuziehen. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil auch nur angespielt. Ich weiß auch überhaupt nichts mehr darüber. Aber schön, dass es eigentlich ein Spiel sein sollte, dass sie halt zwei draus gemacht haben. Aber dass sie sich halt nicht sonderlich unterscheiden, aber auch sehr stark unterscheiden gleichzeitig. Das ist auch sehr schön. Dann gab es auf der E3 2009 wurde es angekündigt, der dritte Teil, die dunkle Dämmerung. Auf der E3 2010 erschienen neue Informationen in einem zweiten Trailer. Die Hauptcharaktere tragen die Namen Matthew, Kyra, Tyrell und Reef. Und das Spiel erschien am 28. Oktober 2010 in Japan. Es folgte am 29. November die Veröffentlichung in Amerika und am 2. Dezember die Veröffentlichung in Australien, einschließlich am 10. Dezember die Veröffentlichung in Europa. Hast du den dritten Teil gespielt für den DS? Angespielt. Hat mich tatsächlich nicht mehr so abgeholt. Der hat irgendwie ein paar Jahrzehnte nach dem ersten gespielt, hat irgendwie die Folgen vom ersten behandelt. Und dann dachte ich mir, muss ich jetzt die ersten nochmal genau wissen? Oh, suchen wir mal meinen Advance. Ach nee, den habe ich verkauft. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Weil ich immer so ein Gefühl hatte, ich muss die Storyline der ersten nochmal richtig im Kopf haben. Okay. Ja, also die Handlung spielt 30 Jahre nach den Ereignissen der Vorgängerspiele. Das Spiel beinhaltet die gleichen Elemente wie die bereits erschienenen Titel. Das heißt, es gibt wieder Djinns, davon 72 in der Zahl, und der Einsatz von Psy-Energie wird inne und außerhalb von Gefechten eingesetzt. Was ist Psy-Energie? Das ist diese magische Kraft. Ah, okay. Die Kämpfe laufen wieder rundenbasiert ab unter dem Einsatz von Psy-Energie und Items. In der Geschichte müssen Murphy und seine Freunde eine neue Bedrohung abwenden, von den Ereignissen aus den ersten beiden Teilen ausgeht. Der dritte Teil ist auch sehr beliebt gewesen. Nicht so beliebt wie die ersten beiden Teile, gab auch nur so 79%, aber auch nur 89% von GamePro. Ich hätte die gern mal auch so nochmal in die Finger gekriegt. Ich glaube, es ist sogar nicht so sonderlich schwer, die heutzutage noch zu kriegen. Aber ich hätte sie halt gern auf einer Plattform als Trilogie. Ich hätte sie gern, dass das Nintendo endlich mal in die Pötte kommt und mal zum Beispiel auf die Switch einen DS-Emulator und einen Advance-Emulator raufhaut und uns mal beschenkt mit diesen wunderbaren, fantastischen Games, die es damals gab, die wir halt sonst nie wieder sehen werden. Wie zum Beispiel die Golden Sun-Reihe, weil der dritte kostet auch nur 49€ gebraucht, kein Stress. Und soweit ich weiß, ja, die ersten beiden Teile kriegst du fast nicht mehr günstig. Den ersten kriegt man noch so gebraucht für knapp 65. Und den zweiten, ja, so um die 60€ noch gebraucht. Das ist halt schade für solche Games. Die sind sehr Zelda-artig, sehe ich gerade in den Screenshots. Mhm. Sehr, sehr, sehr bunt auf jeden Fall. Sehr Zelda-artig. Schöne Daran hätten dich auch die ganzen Rätsel erinnert an Zelda. Mhm, stimmt, ja. Ach, du spieltest ja kein Zelda damals. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr wenig Zelda gespielt, bis gar kein Zelda gespielt. Vermutlich lag es daran, dass ich es nicht weitergespielt habe. Das kann natürlich sein. Ja, da ist man so, stimmt, ja, da ist man sehr oft so durch Dungeons gesprungen und hat sich so diese ganzen Rätsel gelöst. Und die Kämpfe waren dann auch so in so halbwegs 3D gestaltet, das weiß ich auch noch, ja. Stimmt. Ach, es ist so lange her. würdest du, wenn man dich fragen würde, würdest du nochmal ein neues machen? Ganz fies gesagt, nein. Ganz ehrlich, nein? Ja, nein. Du würdest kein neues machen? Ich würde einfach kein neues machen, das hat den Hintergrund, weil für mich waren die ersten zwei top. Die waren super rund, die haben echt geil miteinander agiert, weil sie auch als eins geplant waren. Ja, richtig, aber das hat sich so schön ergeben, dass eigentlich für mich der Zweiteiler schon komplett war. Dann kam der dritte und der hat es irgendwie unschön gemacht. Unschön? Der hat dem so einen faden Beigeschmack bekommen mit, ja, wir sind 10 Jahre später, okay, 30 Jahre nach den Folgen der ersten beiden Teile. Ah, okay, gut. Du meinst also, Und jetzt wirklich nochmal was hinterher. Er kam so spät, alles klar, verstehe. Ja, ich würde eher tatsächlich nochmal neu aufmachen. Mhm. So eine HD-Auflage für eine Plattform, alle drei. Am liebsten wären mir nur 1 und 2. Okay. Dass du wirklich diese Story, die zusammengehört, und sie vielleicht tatsächlich als ein Spiel entwickeln. Nicht zu sagen, ich habe Golden Sun und wie ist der zweite? Der hat hier einen Untertitel noch, glaube ich. Golden Sun, die vergessene Epoche. Sondern die zusammenpacken, wie sie ursprünglich geplant waren. Ah, also du würdest da sozusagen ein neues machen und daraus nur einen Teil und dann ist einfach nur dann Golden Sun und dann im Prinzip Teil 1 und 2 miteinander verbinden. Richtig, so wie sie es früher geplant hatten und an den Kapazitätsgrenzen, wie du vorher gesagt hast, gescheitert sind. Das würde ich lieber sehen als ein neues Golden Sun. Stimmt. Interessant. Wenn man mich fragen würde, ob ich ein neues Golden Sun machen würde, würde ich sagen, nee, passt. Ist okay. Haltet euch an Markus, der hat eine gute Idee. Da greife ich tatsächlich deine Idee mit auf. Gebt mir alle alten, ich würde sagen nein, macht das so wie Markus, aber gebt mir alle alten, sehr guten Advanced Games wieder zurück, bitte. In einer Möglichkeit, dass ich sie spielen kann. Sei es von mir aus ein Online-Emulator, für den ich 5€ zahle im Monat. Wäre mir wurscht. Aber Hauptsache, ich kann die alten Games mal wieder spielen. Weil es ist schade, dass die alle verschwinden mit der Zeit. Ja. Und Hardware wird halt auch nicht besser. Nee, das Problem ist halt auch, ja gut, die Batterien verrotten irgendwann in den Cartridges, die Konsolen sind halt irgendwann einfach zu alt und funktionieren nicht mehr. Das ist halt schade, dass sowas halt dann irgendwann untergeht und einfach schwindet und dass das halt von solchen Publishern die Spieler halt, naja, die Lizenz halt gehört, wie zum Beispiel hier Nintendo, halt nichts damit anfangen. Das finde ich halt schade, dass halt Nintendo absolut nichts damit anfangen will, irgendwie. Die haben unglaublich viele alte Lizenzen noch rumflattern, mit denen sie echt noch was machen könnten. Nochmal so bei den Fans so den letzten Nostalgie-Dollar so aus den Rippen leiern. Aber das machen sie irgendwie nicht. Das machen die nie. Das ist sehr, sehr schade. Vielleicht kommt das noch. Wir werden sehen, ob vielleicht noch irgendwas dazu kommt. Wie gesagt, so mehr ich auch über Golden Sun gerne hätte noch sagen können, ich kann es ja nicht, weil ich habe es seit fast nicht gespielt. Ist auch ein bisschen angespielt, den ersten Teil. Und das ist halt auch verdammt lang her, ja. 20 Jahre, wenn du es überlegst. Ja, das ist bei mir auch so gute 10, 15 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Also, wenn nicht sogar noch länger. Und ja, vor 20 Jahren ist es rausgekommen. Ja, und dann war es halt so, hey, ich war zu dem Zeitpunkt kein so großer Zelda-Fan. Das erinnert mich zu sehr an Zelda, ich spiele was anderes. Ich spiele aber nochmal Final Fantasy Tactics durch, so. Ach, ja. Schade eigentlich, dass es sowas nicht mehr gibt. Es ist, wenn man die Möglichkeit auch dazu hat, sich die Spiele zu besorgen, Freunde, holt sie euch. Holt sie euch, haltet sie in Ehren, spielt sie auf jeden Fall nochmal. Es sei denn, um sich daran zu erinnern, wie schön sie damals waren. Weil es hat ja auch immer so einen Nostalgiefaktor. Oder was sagst du? Also Nostalgiefaktor, definitiv. Definitiv, richtig, ja, genau. Definitiv. Gut. Dann danke ich dir, Markus, dass du hier warst für den kleinen Nostalgie-Trip. Immer wieder gerne. Für deinen kleinen Nostalgie-Trip. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn es nicht mehr kauft, spielt einfach auf den Emulator, Freunde. Es ist am einfachsten. Macht's gut!